Ich bin hier und auch nicht da, innen kühl und außen warm, oh, die Sehpsyche Nautica. Herz kalt, gedanksam. Fünf Pillen für den festen Willen und das verdammte Angstgefühl verschwindet, wie es kam. Keine Pauken und Trompeten mehr, immer mehr, alles leicht und nie mehr schwer. Alles weint schon leer, alles gedanksam angepasst. Und herz kalt, gedanksam. Oh, die Sehpsyche Nautica, jemand, der ich einmal war, in Kühl und außen war. Oh, die Sehpsyche Nautica, im Kühl und außen war. Gültigkeit ist der Segen, alles hört auf zu reden und Stille kehrt ein. Gedanken verlieren an Gewicht, fliegen weg wie Luftballons, ich bin gedankensam angepasst. Und herz kalt, gedankensam. Oh, die Sehpsyche Nautica, jemand, der ich einmal war, im Kühl und außen war. Psychonautica, im Kühl und außen warm, herz kalt, gedanksam. Oh, die Psychonautica, jemand, der ist einmal war, im Kühl und außen warm. Oh, die Psychonautica, im Kühl und außen warm. Es ist warm, aber das ist ganz luftig, wenn man mal so ein bisschen sich bewegt. Da kommt Wind an die Kleidung und an die Haut. Das ist gut für euch. Ihr seid herzlich eingeladen, ein bisschen mitzutanzen, mitzuklatschen, euch komisch zu bewegen, was auch immer. Das nächste Stück heißt Soundtrack deines Lebens. Und ich sage 1, 2, 3, 4.